Die Mädels sind doch sehr interessiert, ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch. Du Ungeheuer, siehst nicht ein, wie diese engelsliebe Seele von ihrem Glauben voll, der ganz allein ihr seligmachend ist, sich heilig quäle, dass der nun, den sie liebt, verloren werden soll. Du übersinnlicher, sinnlicher Freier, ein Mägdelein nas führe dich. Du Spottgeburt von Dreck und Feuer. Und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr, sie weiß nicht wie. Mein Mesken da weiß, sagt ihr borgnen Sinn. Sie fühlt, dass ich ganz sicher ein Genie, vielleicht wohl gar ein Teufel bin. Nun, heute Nacht? Was geht dich's an? Hab ich doch meine Freude dran.